Agile in Style. Yeah, yo, yo, yo. Tschüss. Ein Sack Zwiebeln. Wenn wir nach Malle chatten, tragen wir nur Adiletten. Die richtig, richtig fetten Adiletten. Agile in Style. Geht ne Party und da stell ich mir die Frage, ob mich Wodka und Bacardi heute dicht macht. Schlafen wir bei mir oder geht's später noch zu dir? Wer ne Antwort hat, ruft hier. Hier, immer diese Fragen, wie was werd ich heute tragen? Was mir andere Leute sagen, passt mir gar nicht in den Kragen. Hört sich alles klasse an, mein Sternzeichen ist Wassermann. Und heute zieh ich Schlappen an, die Mann am Wasser tanken. Denn wir sind real. Luftig für den Polmann nur das Beste.